like that gefuckt. Shot it my dick. Immer like gack. Immer like gack. Allein angefangen. Shot it my dick. Immer like gack. Immer like gack. Allein angefangen. Shot it my dick. Immer like gack. Immer like gack. Allein angefangen. Shot it my dick. Immer like gack. Immer like gack. Angefangen im Keller. Nur Blatt und Stift mehr hatte ich nicht. Kein Künstlernamen, nur ein paar Ideen, ein paar Zeilen, die sich schreiben. Von euch weit entfernt fing ich an zu schreiben, im Keller eingesperrt, weil ich frech war und das jeden Tag. Ich trug einen Heizer, den ich von meiner Oma geschenkt bekam. Plötzlich nannte mich jeder meiner Freunde Shark. Ich kaufte mir ein PC, Keyboard und ein Mikrofon von Singstar. So begann es zum Haar, mein Leben war Pizza. Immer ein Verlierer, dachte ich werd niemals ein Gewinner. Weinte abends allein in meinem Zimmer, gerade 13, doch ich wollte schon nichts mehr einsehen. Mein Weg alleine gehen, scheiß auf eure Regeln, das hier ist mein Leben. Ich schrieb Part für Part, Leim für Leim, Blatt für Blatt. Jeder kannte den Namen in dieser Stadt. Zuerst haben sie mich ausgelacht, ich hab mir nichts draus gemacht. I don't give a fuck. Production, Regilux, Regilux. Allein angefangen, Shark geht mein Weg. Immer allein gack, immer allein gack. Allein angefangen, Shark geht mein Weg. Immer allein gack. Immer allein gack, allein angefangen, Shark geht mein Weg. Immer allein gack, immer allein gack. Allein angefangen, Shark geht mein Weg. Immer allein gack, immer allein gack. Der Name gab mir die Straße, der Untergrund. Da gehöre ich hin, weil ich immer gegen den Strom schwimm. Ich bin, was ich bin, aufgebaut aus lauter Enttäuschungen. Freunde wurden Feinde, deshalb mach ich es immer noch alleine. Nur eine Handvoll Echter an meiner Seite. Der Junge, der in seinem Zimmer nachts weinte, ist auf dem Weg gestorben. Da, wo ich herkomme, wärst du erfroren. Jeden Tag auf Drogen, Crystal Meth machte mir Glück. Heftige Tourismus, und heute bin ich weg von dem Dreck. Mache kein Geld mehr, illegal. Keine Cards, Kohle mehr vom Staat. Bewegt seinen Arsch, ich gebe Gas. Bin jetzt mein eigener Chef, die ganze Schlägerei, Streiterei, Schubverweise sind Vergangenheit, trotzdem kann ich es nicht vergessen. Wie besessen, meine Seele zerfressen. Aber ich konnte den Teufel bekämpfen. Willkommen in meinem Haifischbecken. Willkommen in meinem Haifischbecken. Allein angefangen, Shark geht mein Weg. Immer allein gack, immer allein gack. Allein angefangen, Shark geht mein Weg. Immer allein gack, immer allein gack. Allein angefangen, Shark geht mein Weg. Immer allein gack, immer allein gack. Allein angefangen, Shark geht mein Weg. Immer allein gack, immer allein gack.